Zunächst Waldram Hollfelders Variationen über ein Thema von Hans-Leo Hassler. Günter Neidlinger dirigiert die Nürnberger Symphoniker. Thank you. Waldram Hollfelders Variationen über ein Thema von Hans-Leo Hassler, gespielt von den Nürnberger Symphonikern, dirigiert von Günter Neidlinger. Im Concerto Bavarese hier auf Bayern 2 stehen jetzt drei Lieder auf dem Programm, komponiert von Eberhard Klemmstein nach Texten von Johann Wolfgang von Goethe: An den Mond, dem aufgehenden Vollmonde und um Mitternacht. Es singt der Bariton Christian Hilz, begleitet vom Pianisten Dorian Keilhack. Füllest wieder Busch und Tal, still mit Nebelglanz, lösest endlich auch einmal meine Seele ganz. Breitest über mein Gefühl, der Brust, der Brust. Goethe-Texte vertont von Eberhard Klemmstein. An den Mond, dem aufgehenden Vollmonde und um Mitternacht. Es sang der Bariton Christian Hilz, begleitet vom Pianisten Dorian Keilhack, im April 2024. Die junge Philharmonie Oberschwaben unter Alban Beikircher ist jetzt zu hören, hier auf Bayern 2, mit Bildern der Hoffnung, 5 sinfonischen Momenten für großes Orchester, Opus 237, komponiert von Heinrich Hartl. Thank you. Bilder der Hoffnung. Fünf sinfonische Momente für großes Orchester, Opus 237 von Heinrich Hartl, gespielt von der Jungen Philharmonie Oberschwaben im September letzten Jahres, dirigiert von Alban Beikircher. Inspiriert von Marc Chagalls Bild »Die Zeit ist ein uferloser Fluss« hat Horst Lohse die folgende Fantasie für Violine Solo komponiert. Wir hören sie gespielt von der amerikanischen Geigerin Valerie Rubin. Nach Marc Chagalls Bild »Die Zeit ist ein uferloser Fluss« komponierte Horst Lohse diese gleichnamige Fantasie. Wir hörten sie gespielt von der Geigerin Valerie Rubin. Elke Tober-Vogt ist unsere nächste Komponistin hier im Concerto Bavarese auf Bayern 2. Wir hören ihre Orchestersuite Nummer 2 für Streichorchester, 4 Sätze, gespielt von den Thüringer Symphonikern Saalfeld-Rudolstadt unter Oliver Weder. Thank you. Die Thüringer Symphoniker Saalfeld-Rudolstadt, dirigiert von Oliver Weder im Juni 2008 mit der Orchestersuite Nummer 2 von Elke Tober-Vogt. Klangfarbenwechsel im heutigen Concerto Bavarese hier auf Bayern 2 mit Klaviermusik von Berthold Hummel, drei Walzer zu 2 und 4 Händen Opus 95F, kleiner Walzer, eine kleine Reverenz und Hochzeitswalzer. Es spielt Markus Bellheim. Thank you. Markus Bellheim im April 2005 mit drei Walzern von Berthold Hummel. Kleiner Walzer, eine kleine Reverenz und Hochzeitswalzer. Jetzt hier auf Bayern 2 Musik von und mit Stefan Hippe. Das Geleucht ist seine folgende Komposition überschrieben und er leitet das Nürnberger Akkordeonorchester Willi Münch e.V. Stefan Hippes Komposition Das Geleucht, uraufgeführt im September 2021. Zwei Jahre später entstand diese Aufnahme mit dem Nürnberger Akkordeonorchester Willi Münch e.V., geleitet von Stefan Hippe. Hans Ludwig Schilling ist unser nächster Komponist im Concerto Bavarese für heute und wir hören seine Suite Romaine für Oboe, Klarinette und Horn in F mit dem Ensemble Klangkonzepte. Thank you. Thank you. Das Ensemble Klangkonzepte, Willi Pichel Oboe, Ulrike Burger Klarinette und Wilfried Krüger Horn waren das mit der Suite Romaine in F von Hans Ludwig Schilling. Wir kommen zur letzten Aufnahme im heutigen Concerto Bavarese hier auf Bayern 2 und damit zu drei Skizzen für Orchester nach Bildern von Werner Knaub, Opus 100, Artotop, Musik von Uwe Strübing. Vulkan, Wüste und Klippe sind die drei Skizzen überschrieben. Alexander Schelly leitet die Nürnberger Symphoniker. Thank you. Thank you. Vulkan, Wüste und Klippe. Die drei Skizzen für Orchester nach Bildern von Werner Knaub, Opus 100, komponiert von Uwe Strübing und hier gespielt von den Nürnberger Symphonikern unter Alexander Shirley. Mit Feld-, Wald- und Wiesenstücken für 12 Streicher von Ulrich Stranz spielt die Kamerata Zürich unter Räthe Tschupp auf 2 Uhr zu. Nach den Nachrichten dann das ARD-Nachtkonzert. Thank you.